Wir wollen nicht versäumen, anzuhören, was Kenyon über dies Thema zu sagen hat. Noch vor kurzem nahm man an, diese Form, die Rolle, sei bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts die einzig gebräuchliche gewesen. Aber die besonders in jüngster Zeit in Ägypten gemachten Entdeckungen haben bewiesen, dass man bereits in den ersten Jahren des 2. Jahrhunderts versucht hat, den Papyrus in Kodexform zu verwenden. Es scheint, dass diese Form von der christlichen Gemeinde, wenn nicht gefunden, so doch auf jeden Fall am häufigsten benutzt wurde. Der Verfasser scheint zu glauben, er habe hiermit so etwas wie eine Erklärung geboten. In Wahrheit macht er die neutestamentlichen Papyri nun erst recht verdächtig. Die christlichen Stücke werden ihrer äußerlichen Gestaltung wegen ungewollt, aber treffend als Einschiebsel und Fremdkörper hingestellt. Denn einmal angenommen, die Christen hätten die Kodexform erfunden und in steigendem Maße verwendet, was in aller Welt hielt denn jene Menschen ab, auch für die heidnisch-literarischen Schriften die bequeme Kodexform zu wählen? Denn noch 2 Jahrhunderte lang blieb sonderbarerweise die Rolle das meistverbreitete Material für die heidnische Literatur. Kenyon hat gar nicht erkannt, wo der Schwerpunkt des Problems liegt. Die entscheidende Frage lautet nach wie vor: Warum melden sich die biblischen Kodizes erst heute bei den Ausgrabungen und warum ist man früher nicht auf die christlichen Papyrusbücher gestoßen? Bei dem Schreibeifer der alten ägyptischen Christen müsste es in den ersten Jahrhunderten christliche Literatur nicht nur in Bibeln reichlich gegeben haben. Kenyons Versuch einer Erklärung ist missglückt. Das Dilemma bleibt in aller Schärfe bestehen, solange man es für natürlich hält. Es verschwindet, sobald man die einzig mögliche Schlussfolgerung zieht: Alle neutestamentlichen Papyri müssen Fälschungen darstellen. Diese Falsifikate stammen zumeist aus unserem Jahrhundert, die ältesten christlichen Fragmente in Papyrus mögen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammen. Im Vorbeigehen wollen wir einmal überlegen, warum wohl die modernen Fälscher für biblische Manuskripte aus Papyrus die Buchform wählten. Die Niederschrift eines der umfangreicheren Evangelien in Majuskelschrift mittlerer Größe auf Papyrus erfordert eine Rolle von 10 bis 12 Metern Länge. Angesichts solcher Ausmaße hätten darum die alten Christen, solange eben noch Rollenform üblich war, froh sein müssen, jedes Mal ein Evangelium auf diese Weise beisammen zu haben. Für moderne Machinationen ist aber auch ein einziges Evangelium in Gestalt der Rolle zu umfangreich und zu unbequem. Man muss ja mit präpariertem Papyrus hantieren, und zwar mit einem Material, das vor der Aufwicklung veraltet wird. Ein nachträgliches Veraltern des bereits aufgerollten Papyrus erweist sich als viel schwieriger. Denn nach der Prozedur muss uralter Papyrus nicht nur altbrüchig aussehen, er hat auch wirklich brüchig zu sein, wenn er echt wirken soll. Und solchen brüchigen 10 Meter langen Papyrusstreifen heißt es nun aufzuwickeln. Nein, sagten sich kluge Leute, wir machen es uns bequemer, wir riskieren es und schaffen Papyri in Kodexform. Ein Risiko war freilich dabei. Werden uns die Fachleute diese Kodex-Überraschungen aus so frühen Jahrhunderten auch gläubig abnehmen? Versuchen wir es vorsichtshalber erst mit ein paar Kleinigkeiten, mit einigen Blättern und Fetzen aus verloren gegangenen alten Papyrus-Kodizes. Und so geschah es. Und siehe, die Welt war wohl überrascht, blieb jedoch vertrauensselig und zeigte sich willig, die neue Tatsache anzuerkennen. Und heute? Stattlich an Umfang und tadellos erhalten erschien kürzlich unter anderem das Johannesevangelium in Papyrusbuchform auf der Bühne der Wissenschaft. Aktualisierende Fußnote: Durch einen Vortrag, den im September 1956 der Genfer Papyrologe Professor V. Martin hielt, erfuhr die Welt von einer neuen großartigen Entdeckung, die dann unter der Signatur Papyrus Bodmer II publiziert wurde. Es gab wiederum eine Sensation. Das Johannesevangelium in großem Umfange auf Papyrus aus der Zeit um 200. Papyrus Bodmer II, der in der offiziellen Liste als P66 geführt wird, enthält auf 108 Seiten mit einer einzigen Lücke das Johannesevangelium vom 1. Vers bis 14,6 in geschlossenem Bestand, wobei der Text jeweils fast unversehrt ist, nur ganz gelegentlich ist am äußersten Rande ein Buchstabe oder eine Silbe zerstört. Man rühmt die geradezu fabelhafte Erhaltung dieses uralten Papyrusbuches, lässt uns aber bedauerlicherweise über andere, besonders wissenswerte Dinge im Unklaren. Über den Ort und die Umstände seines Fundes sowie über den Weg, auf dem der Papyrus in die Schweiz kam, sagt uns die Publikation Martins nichts. Es ist hier offensichtlich, so wie in zahlreichen anderen Fällen, Ort und Umstände des Fundes werden vom Ausgräber bzw. Händler oder Vermittler sorgfältig im Dunkeln gehalten, aus naheliegenden Gründen. Über die Arbeit des alten Schreibers erfahren wir, eigentlich jede Seite des Kodex enthält Korrekturen. Der Schreiber ist seiner Aufgabe offensichtlich mechanisch, ohne inneres Verständnis nachgegangen. Er hat nicht nur Buchstaben und Silben, sondern auch Worte und ganze Wortgruppen ausgelassen. Allein 22 bedeutende Auslassungen zählt Martin. Sie sind sämtlich korrigiert, und zwar anscheinend vom Schreiber selbst unmittelbar nach Beendigung oder noch während seiner Arbeit. Unsere allgemeine Schlussfolgerung aus dem Kodex-Dilemma gilt selbstverständlich auch für dies fabelhaft erhaltene Johannesevangelium, jedoch kann auch hier noch ein Sonderbeweis der Fälschung aus dem diesem Stück eigentümlichen Verfahren geführt werden. Seit 1930 ereigneten sich bereits große biblische Papyrusfunde, selbstverständlich in Buchform. Gewaltiges Aufsehen, eben wegen der bisher unbekannten Kodexform, erregten damals die sogenannten Chester Beatty Papyri. Sie stellten eine Gruppe von 12 bzw. 11 Papyrusbüchern dar, die anscheinend auf einem Friedhof oder in den Ruinen einer Kirche in der Nähe von Aphroditopolis gefunden wurden. Aphroditopolis liegt übrigens nur wenige Kilometer vom Nil entfernt. Die ganze Sammlung war vermutlich die biblische Bibliothek einer christlichen Gemeinde im 4. Jahrhundert. Sie umfasst außer Büchern des Alten Testaments Teile der Evangelien und der Apostelgeschichte, Teile von Handschriften der paulinischen Briefe, der Offenbarung sowie des Henochbuches. Die älteste Handschrift ist aus der ersten Hälfte des 2., die jüngste nicht später als das 4. Jahrhundert, die meisten gehören dem 3. Jahrhundert an. Diese Papyri sind allesamt moderne Fälschungen. Das folgt schon aus dem erörterten Naturdilemma. Wir werden zudem an späterer Stelle den Beweis erfolgter Fälschung aus der Besonderheit innerer Merkmale, der Textvarianten, führen.